Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Aufnahme läuft auch. Ja, wir sind online. Perfekt. Dann begrüße ich euch zur 48. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute ist der 6. März, beginnen um 20:32. Mein Name ist Ivako, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll macht Isan mit Unterstützung von uns allen. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Vaku, die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten da zunächst mal das Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Und dann geht es direkt weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Da fange ich mal an. Bei mir ist ganz wenig, hatte auch ein paar Tage, da ging es mir nicht so gut. Am 26.03. war unsere AGE-Sitzung im Mammel. Dann habe ich kurz vor Toresschluss noch einen Satzungsänderungsantrag, die Zusammensetzung des neuen Landesvorstands betreffend, eingereicht mit eurem Gegencheck und eurer Hilfe. Dann zum LPT, da habe ich jetzt die Hotelzimmer fix gebucht, im Wiki noch ein bisschen aktualisiert, der Blogbeitrag zum Landesparteitag ist auch online. Dann habe ich mich ums Antragsportal gekümmert, das nach Fristablauf geschlossen, sodass da jetzt auch keine Anträge mehr einzustellen sind. Die drei Anträge, die da sind, sind zugelassen. Ja, und ansonsten der übliche Krimskrams an Tickets, Mails, Spam, Kalenderpflege, die Kleinigkeiten halt. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Vorstandsberichten, dann machen wir das gerne am Ende, wenn wir einmal durch sind. Als nächstes der Elder dran. Ja, hallo, schönen guten Abend natürlich. Ich mag schon nicht mehr, weil die Tätigkeitsberichte von mir sind immer nach deinem Vakuum immer so kurz und klein. Das sieht immer so aus, als würde ich nichts tun. vielen Dank, ich kriege auch Zustimmung von der Seite. Das würde auch noch stimmen. Das ist, und das Schlimme ist, das tut's auch tatsächlich. Also von mir auch in den vergangenen zwei Wochen nicht sehr viel. Einmal den Besuch der politischen Runde in der vergangenen Woche. Da kann ich auch noch mitvermelden, es gibt tatsächlich auch seitens des Bundes wohl auch die vermissen ein bisschen mehr Aktivität allgemein der Basis und versuchen dann auch mit eigenen Programmen vielleicht irgendwas nach vorne zu bringen. Und da wurde auch der Wunsch auch schon geäußert, vielleicht an den kommenden BPT in Nordrhein-Westfalen zu veranstalten und dann auch zur Förderung der Aktivität des zur Kommunalwahl. Vielleicht kann das ja auch ein bisschen Aufschwung mitbringen und ich versuche da auch noch da doch weiter dran zu bleiben. Genauso gibt's auch allgemein so im Hintergrund vieles über Social Media. Da gibt's ein paar kleine Meldungen auch, ständig Spam-Kommentare, die auch immer reinkommen, versuchen rauszublocken. Wir werden quasi schon fast täglich mehrfach von irgendwelchen Accounts immer angemerkt, dass wir gegen die AGB der jeweiligen Betreiber verstoßen, was natürlich totaler Blödsinn ist. Weil das eher mal nicht die Betreiber sind, die uns das schreiben, aber es ist eine andere Sache. Also vieles im Hintergrund, was da so läuft. Und dann schauen wir noch weiter. Danke. Danke dir. Und der Wolf kommt gegebenenfalls später noch und kann es nachreichen. Dann ist die Sam dran als nächstes. Dankeschön. Ja, ich habe an allen Tagen wieder das tägliche Social-Media-Geschäft gemacht. Das heißt, Nachrichten durchgucken, sich graue Haare wachsen lassen dazu und Schreikrämpfe kriegen. Dann die Arbeit an sich habe ich diesmal auch mal verlinkt, die Details, nämlich auf das Protokoll unserer AGÖA, wo ich genauer differenziert habe, was so alles gepostet wurde. Dann habe ich AGÖA-Arbeit gemacht, war bei der AGÖA-Sitzung, Protokollvorbereitung und auch Tickets, Schubsen, Mails, Spams. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zur Kandidatensuche für den LPT. Okay, danke dir. Und als letztes haben wir die Sandra. Guten Abend zusammen. Montag war Sitzungsausfall, weil ich Babysittertermin hatte. Mittwoch war ich in der LGS vorher am Postfach, Briefkastenpost aus Duisburg, war alles für Schatzmeisterei, im Homeoffice alles online weitergeleitet und ein paar wenige Spams habe ich gelöscht. Ein paar wenige. Okay, danke dir. Damit wären wir durch. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Reinhard, du bist im Sprechenraum. Ja, ich wollte eigentlich eher eine Anmerkung machen zu dem, was der Helge gesagt hat. Wenn der BPT ist, hätten wir den gerne etwas näher nach Duisburg dran. Zum Beispiel Herne oder Düsseldorf wäre optimal. Danke. Okay, danke dir. Wenn es sonst weiter keine Fragen gibt, geht es im Protokoll weiter mit den Statistiken. Da haben wir Stand heute Mitglieder 1210, davon stimmberechtigt 408. Sparkassenbestand in der LGS 310,40 €. Stadtsparkasse Girokonto, das ist der Stand von der letzten Sitzung, 37.934,43 €. Und auf dem Renditekonto, wie immer, unsere 200.000 € angelegt. So. Dann haben wir die VKV-Kontostände. Die aktuellste Übersicht findet ihr immer auf dem Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Dann geht's weiter mit den Terminen. Da haben wir am 14. März die Fortführung der Aufstellungsversammlung in Duisburg um 18 Uhr. Am 15. März ab 14.30 Uhr die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl in Kerpen. Am 22. März um 17 Uhr von uns, also vom Landesvorstand, eingeladen zum Kreisparteitag in Bielefeld. Am 23.03. haben wir unseren Landesparteitag, ebenfalls in Bielefeld. Die Seite ist im Protokoll verlinkt. Am 25. März findet wieder eine Datenschutzschulung im Big Blue Button statt. Da wird es auch noch eine Einladung in Kürze zu geben und eine Info. Und am 14.09. Ist die Kommunalwahl in NRW. Das war's mit den Terminen oder haben wir noch irgendwas vergessen? Okay, weitere Termine der Piraten NRW sowie Stammtische oder Infostände oder Sitzungen findet ihr auch immer in unserem Kalender auf der Webseite piratenpartei-nrw.de im Menü Landesverband unter Termine. Wenn ihr Termine habt, die ihr dort nicht findet, dann sagt uns gerne Bescheid, schickt uns eine Mail oder was auch immer, damit wir diese Termine dort eintragen und sammeln können. Gut, dann Anträge an den Landesvorstand, ich sehe jetzt keine. Umlaufbeschlüsse hatten wir, kein Moment. So, sorry. Also, wir hatten einen Finanzantrag, Ticketnummer 535824, bezüglich des Büros in Siegen. Der Antrag ist vom Wolf vom 28. Februar. Es gibt ein Büro in Siegen, was spendenbasiert dort von den Piraten geführt worden ist. Und da gab es einige Änderungen. Ist alles nachzulesen im Protokollpad. Jedenfalls ist Wolf mit den Menschen, die er dort sprechen konnte, übereingekommen, dass wir diesen Vertrag kündigen, was eine Ersparnis von 6.480 € im Jahr ist, und diesen Finanzantrag haben wir angenommen. Dann gab es ebenfalls von Wolf noch einen Antrag, dass die Bundesbuchhaltung, also die Manuela, Zugriff bekommt auf unser Ticketsystem, da wir ja jetzt nicht mehr selber buchen können. Das ist Ticketnummer 535822 und auch das haben wir einstimmig angenommen. Und dann gab es noch zwei Mitgliedsanträge, Ticketnummer 535136 und 535823, und damit haben wir zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Darf ich dich korrigieren? Ja, wir waren es gerade schon, aber sag's gerne. Wir haben eins abgelehnt. Richtig. Also wir haben ein Mitglied aufgenommen und ein Mitglied haben wir nicht aufgenommen aus Gründen. Okay, danke dir. Im Moment, als ich es sagte, fiel mir ein, ach, da war doch was. Ich habe heute irgendwie Probleme mit dem Pad und dem Scrollen. So, das waren die Umlaufbeschlüsse. Dann als nächstes Aktuelles aus den Kommunen NRW. Stadt, Landkreis, Fluss. Gibt es hier irgendetwas zu berichten? Reinhard, bist du ja. Sprecherin? Wir haben im Rahmen einer Pommes- und Bratwurst-Treffen haben wir beschlossen, uns darüber unterhalten, dass wir das Ruhrparlament wählen wollen, uns daran beteiligen wollen, und wir möchten gerne, dass das in Duisburg stattfindet, und zwar im Kaffee-Museum. Das würde uns sehr freuen. Weiß ich nicht, ob ich einen formgerechten Antrag stellen muss. Wenn nicht, wenn ja, stelle ich einen. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was soll im Café stattfinden? Die Wahlen zum Ruhrparlament, es sei denn, wir werden uns daran nicht beteiligen. Die Aufstellungsversammlung Ruhrparlament, für die Wahlen zum Ruhrparlament. Ach, Ruhrparlament. Ja, okay. Ja, Reinhard, wir hatten ja damals so eingeladen, und zwar sogar persönlich, letztes Jahr im Oktober, da waren nur 3 Leute da, also mit dir noch 2 andere. Mittlerweile haben wir auch noch ein paar weitere Nachrichten, Rücktritte und Austritte bekommen. Ich sehe das nicht, dass wir hier, weil auch sich ansonsten niemand drum kümmert oder mal nachfragt, irgendwie zum Ruhrparlament aufstellen können, geschweige dessen, was noch alles zu tun ist, Wahlprogramm und so weiter. Marco, das habe ich den Kollegen in Duisburg auch gesagt, aber sie waren der Meinung, dass ich das kundtun sollte. Das habe ich hiermit getan. Ich werde das gleich nochmal weitergeben und die Tage am Freitag nochmal weitergeben, und dann sehen wir mal weiter, ne? Alles klar. Sollte es aber dennoch irgendwo plötzlich Menschen geben, die aufkommen und sagen, wir würden gerne Ruhrparlament machen, kandidieren, tun, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, dass wir da eine AV in Duisburg machen, weil da war ich ja schon damals, als Digital Courage da den Vortrag gemacht hat. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Location. Danke dir. Okay, Kommunalwahl. Gibt's hier was Neues? Aufstellungsversammlungen, die laufen, hatten wir schon erwähnt. Gut, wenn es da sonst nichts weiter gibt, haben wir noch sonstiges Wichtiges. Und da würde ich jetzt kurz ganz gerne nochmal zurückkommen auf den Bundesparteitag Elder, was du erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte da ja schon meine Meinung in unseren Chat mal reingeschrieben, weil es hieß, der Bundesparteitag soll im September sein. Die Ferien gehen bis zum 26. August. Kommunalwahl ist am 14. September. Das wäre also die heiße Wahlkampfphase, wo die Leute Infostände auf der Straße machen, wenn sie denn zur Kommunalwahl antreten. Und ich halte das für überhaupt nicht irgendwie hilfreich, was also für uns. Ja, da bin ich ähnlicher Meinung, weil wenn wir gerade in der heißen Wahlkampfphase und dann gerade bei Kommunalparlamenten ist es ja so, dass irgendwie jeder, der irgendwie einen Plastiksäbel in der Hand halten kann, irgendwie auf der Straße sein sollte und nicht irgendwie bei einem Bundesparteitag. Da finde ich das auch ein bisschen schwierig, das Ganze auch da irgendwie zu verklickern. So als Unterstützung im Wahlkampf, so sag mal so zu Beginn der Wahlkampfphase, da würde ich sowas eher befürworten. Also so ich sag jetzt mal so im Zeitraum um Juni, Juli herum, also quasi vor den Sommerferien. Da wäre das ja vielleicht noch einigermaßen machbar oder vielleicht sogar handelbar, auch wenn es vielleicht planbar natürlich ein bisschen schwierig wäre. Aber ganz klar, ein Bundesparteitag im September, also wirklich kurz vor der Wahl oder im schlimmsten Falle, was uns dann passieren könnte, sogar eher nach der Wahl, was dir dann auch nichts bringt. Dann in NRW. Also, wir sind gerne Gastgeber, würde ich einfach mal dazu sagen. Daran soll es nicht scheitern. Aber ich glaube einfach, der Zeitpunkt wäre dann ein anderer. Da würde ich dann tatsächlich dann darum bitten, und das würde ich auch so weitergeben, dass dann, wenn nach einem Ort gesucht wird für diesen Zeitraum, dann doch lieber NRW eher außen vor lassen. Ja, genau. Also es ist ja so, dass die großen Parteien tatsächlich Parteitage machen, immer kurz vor Wahlen, und dann auch durchaus gerne in den Bundesländern, wo irgendwie Landtagswahlen sind oder so. Aber das ist halt eine komplett andere Situation, weil für die SPD oder die CDU oder die Grünen gibt das halt eben sehr viel Publicity und Erwähnung in den 20-Uhr-Nachrichten, so dass man tatsächlich sagen kann, ja, das hilft dann auch in dem Wahlkampf, den man da unterstützen möchte. Das ist aber nun leider bei uns nicht der Fall. Also, ne, es wird keiner berichten. Wir werden keine Filmteams auf unserem Bundesparteitag haben. Von daher ist dieses Argument, es könnte uns irgendwie für den Wahlkampf helfen, im Grunde auch obsolet. Wenn Sandra, Isan, seht ihr das ähnlich? Oder denn ich denke, wenn Elder dann demnächst wieder in so einer Sitzung ist, dann sollte er das auch nochmal so transportieren, was da unsere Meinung ist. Ich sehe das ganz genauso. Von mir aus auch 100% Zustimmung, was ihr beiden schon gesagt habt. Okay, danke schön. Gut. Elder, dann weißt du, was du sagen musst. Solltest du nochmal gefragt werden. Ja, Auftrag erkannt, ja. Okay, haben wir sonst noch was für Sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Ich würde gerne gleich kurz mit euch in NÖ gehen. Sitzung wäre dann soweit durch. Nächster Termin, noch kurz vor unserem Landesparteitag, ist der 20. März. Das ist Überraschung, wieder ein Donnerstag und wir starten wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und die heutige Sitzung beende ich dann um 20.52 Uhr. Vielen Dank.